sagt. Wozu bist der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Wozu bist der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Bis der Tod euch scheint.